الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wir fangen mit einer neuen Unterrichtsreihe. Die Dinge im Islam, die gewusst oder gelernt werden müssen. Und das erste Kapitel ist Iman und Tawhid. Und insgesamt sind das 14 Kapitel und wir werden in jedem Unterricht ein Kapitel durchmachen. Und diese Dinge, die muss man lernen. Also das sind Dinge, die jeder gezwungenermaßen lernen muss. Wie zum Beispiel das Gebet, das Fasten und so weiter und so weiter. Und auf Arabisch sind diese Dinge Al-Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Al-Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Hadith ist sahih, authentisch: Talabul ilmi faridu ala kulli Muslim. Das Streben nach Wissen ist für jeden Muslim Pflicht. Und jetzt, was sind die Ziele des Wissens? Das sind zwei Punkte. Erstens, Allah zu dienen. Mit voller Kenntnis. Wie er angebetet werden will. Also Allah zu dienen mit voller Kenntnis, wie er angebetet werden will. Das heißt nicht irgendwie anbeten, sondern nur nach seiner Scharia, die er festgelegt hat. Und der zweite Punkt ist, sichergehen, dass das, was wir folgen, wirklich Offenbarung von Allah ist. Also, dass wir nicht in irgendwelche Bid'ats verfallen, in irgendwelche Neuerungen im Din. So, jetzt fragt man sich, streben nach Wissen. Das bedeutet, dass du nach dem Wissen suchen musst. Also, du gehst zum Lehrer, um zu lernen. Und das zweite ist, Frage ist, welches Wissen und wie viel? Wissen vom Islam und von den klaren Angelegenheiten, die gewusst werden müssen. Zum Beispiel, dass Alkohol haram ist, dass es Zinsen haram ist, muss jeder Muslim lernen. Und bei den unklaren Sachen muss nur ein Teil der Umma dieses Wissen besitzen. Und die Beweise sind, schreibe ich auf, Surah 31, Vers 27. Allah sagt, selbst wenn die Bäume Federn wären und die Meere Tinte, würde es nicht ausreichen, um die Worte Allahs aufzuschreiben. Sura 2, Vers 286. Allah sagt, Allah legt niemand etwas auf, was es nicht tragen kann. Und Sura 16, Vers 43. Fragt die Ahlul Dhikr, wenn ihr es nicht wisst. Wer ist Ahlul Dhikr? Die Gelehrten. Fragt die Gelehrten, wenn ihr es nicht wisst. Also es gibt Wissen, das wissen die Ulema, die Gelehrten und die Studenten des Wissens. Und es gibt Wissen, das muss jeder lernen. Und wir beschäftigen uns mit dem Teil des Wissens, das jeder lernen muss. Also das Wissen, welches fort ist. So, aber was bedeutet Fakt überhaupt? Fakt bedeutet, so, das bedeutet Fakt. Talibun jazim min al-shari' ala kulli ala al-mukallaf lil-fi'l. Nochmal. Talibun jazim min al-shari' ala al-mukallaf lil-fi'l. Das ist die Bedeutung von Fakt. Und was heißt es auf Deutsch? Und Deutsch bedeutet das so viel wie eine entscheidende Aufforderung, vom Gesetzgeber an den Mukallaf, das erkläre ich noch einmal, um zu handeln. So, das bedeutet Fakt auf Deutsch eine entscheidende Aufforderung vom Gesetzgeber an den Mukallaf, um zu handeln. Mukallaf ist derjenige, der verpflichtet ist, also an Rechten und Pflichten von Allah gebunden ist. Zum Beispiel, er muss beten und so weiter. Also nicht jemand, der ein Kind ist, nicht jemand, der geisteskrank ist und so weiter und so weiter. Das ist kein Mukallaf. Mukallaf ist jemand, der bei Verstand ist und der kein Kind ist, der erwachsen ist und solche Sachen. Und das bedeutet sozusagen auf leichter ausgedrückt, wenn du es tust, kriegst du Lohn und wenn du es unterlässt, kriegst du Strafe. Das war sozusagen die Bedeutung. Imam Shafi'i rahimahullah wurde gefragt in Ar-Risala, Kapitel Wissen ist das. Was ist Wissen? Er sagt, es sind zwei Arten. Erstens allgemein und keine erwachsene Person mit Verstand kann darüber unwissend sein. Also diese Art, die wir lernen. Er wurde gefragt, gib ein Beispiel, Imam Shafi'i. Ich gebe ein Beispiel. Imam Shafi sagte, fünfmal tägliche Gebet, Fasten im Ramadan, Hajj, wenn du kannst, Zakat, und dass Allah den Zins, Mord, Zina, Diebstahl, Alkohol und alles Ähnliche, was Allah den Menschen auferlegt hat, zu verstehen, praktizieren, zahlen und fernzuhalten. Diese Art des Wissens ist im Buch Allahs und ist weitergegeben von den Muslimen von Generation zu Generation. Und während es keine Meinungsverschiedenheit bei diesen gibt, es gibt keine Meinungsverschiedenheit, dass Zinsen verboten ist und solche Sachen. Diese Art des Wissens gibt es keine Fehler in seiner Überlieferung oder Verständnis und es ist nicht erlaubt, diese Art des Wissens abzulehnen. So, das Wissen über den Tawhid muss gewusst werden. Das Wissen über den Tawhid muss gewusst werden. So, wir fangen an mit dem ersten Punkt sozusagen. Sura 2, Vers 256. Und das unterteilt sich in, also unser erster Punkt, was wir lernen müssen, ist Kufr mit Tawhid. Und der zweite Punkt ist Iman an Allah. Allah sagt in Surah 2, Vers 256, also den Teil davon, und wer Kufr gegen den Tagut macht und Iman an Allah. Das eine ist ein Nefi, eine Verneinung, La Ilah. Es gibt keinen Ilah, keinen anbetungswürdigen Gehorsam, jemandem Gehorsams, wie soll ich sagen, jemandem die Gehorsam gebührt und gefolgsam. Und dann illallah ist der zweite Teil, außer Allah. So. Allah sagt in Surat 47, Vers 19, er sagt, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Wisse, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah. Und das ist in Befehlsform, dieses فَاعْلَمْ. Wisse, man muss also wissen. Und diese Dinge haben wir, Alhamdulillah, schon behandelt. So. Also das Wissen über den Tawhid muss da sein. Und wir werden, diese Punkte sind ungefähr 250 Stück. Jetzt haben wir zwei Punkte. Kufr bi Tawhid wa Imanu Billah. Also Kufr bi Tawhid bedeutet ablehnen, Kufr machen an jeden Angebeteten, Gehorchten, Gefolgten statt Allah. Und die Bedingungen von La ilaha illallah haben wir schon gemacht und auch die Definition des Tawhid. Da soll man inshallah darauf zugreifen. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Iman an die Engel. Also man muss das lernen und man muss den Iman an sie haben. Sura 21, Vers 26. Allah sagt, sie sind geehrte Diener und kommen nicht zuvor mit ihrem Gerede und führen die Befehle aus. 204 war es 136. Wo ihr glaubt, glaubt an Allah und seine Gesandten, an die Bücher, die vorherigen und so weiter. Wer Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und jüngsten Tag verleugnet, der ist fürwahr weit abgeirrt. So, man muss also den Iman an die Malaika haben. Jibril a.s. sollte man kennen, Mikael a.s., Israfil, Munkar und Nakir, Malik al-Maut, Kiram und Katibin, diejenigen, die die guten und schlechten Taten aufschreiben. So. Der nächste Punkt ist, Iman an die Bücher. An diejenigen, die namentlich und nicht namentlich erwähnt wurden, die Allah bestätigt hat oder sein Gesandter. Surah 57, Vers 25. Wir sandten unsere Gesandten mit Beweisen und Büchern. Surah 2, Vers 213. Wir sandten mit den Gesandten, und dann geht die Reihe weiter, Bücher, mit denen sie richten mussten bei allen Uneinigkeiten. Und im Koran werden welche Bücher erwähnt? Also von dem, was ich jetzt Kenntnis habe, beziehungsweise die, was ich aufgeschrieben habe. Ich schreibe mir hier daneben. Welche werden namentlich erwähnt? Im Koran wird Koran erwähnt. Dann Injil, Taura, Zabur, Suhuf, So, also der Koran, der wurde an Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, Injil an Isa alaihi wasallam, Taurah an Musa alaihi wasallam, Zabur an Dawud alaihi wasallam und Suhuf Ibrahim. Also Suhuf ist Mehrzahl von Safha, glaube ich, von Seiten, von Seite. Und noch ein Beweis, was ich erwähne, Surah 15, Vers 9. Wo Allah sagt, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Und wir sind es, die Al-Dhikra abgesandt haben. Was ist Al-Dhikr? Koran. Und wir sind die Hüter davon. Also hier hat Allah seine Stempel sozusagen gegeben, dass er den Koran schützen wird. In dieser Ayat ist das deutlich. So. Der fünfte Punkt ist Iman an Gesandte und Propheten Allahs. Namentlich und nicht namentlich erwähnt. Weil es gibt ein Hadith, ich weiß jetzt leider nicht, wo er überliefert ist, dass Gesandte sagte 100 oder 200.000. Gesandter. Dem Koran haben wir nicht mal 30 namentlich erwähnt. Surah 16, Vers 36. Und wir haben jede Nation einen Gesandten entsandt oder gesandt. Sura 4, Vers 163 bis 165. Hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala ein paar Namen von den Gesandten oder Propheten. Er sagt Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakub, Yunus, Isa, Harun, Dawud, Asbat, also die 12 Stämme, aber ich sage jetzt nicht, dass es Propheten sind, Suleiman und andere Gesandte, die wir erzählt haben und einige nicht, also einige, die wir die nicht erzählt haben. Na, der nächste Punkt. Iman an Akhira. Sura 40, Vers 39 sagt Allah: O mein Volk, dieses Leben ist nur Genuss, aber die Akhira ist. Und dann geht es weiter. Aber ich habe das nur bis Akhira, weil hier wird die Akhira erwähnt. Und na. Und der Hadith. Na. Wir kommen zum nächsten Punkt. Iman an Qadar oder Schabbat Schicksal. Sura 64. Vers 11. Allah sagt, kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis. Also Allah hat das bestimmt, wenn jemand etwas trifft oder nicht. Und in Sura 2, Vers 117. Allah sagt, und wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er nur zu ihr, sei und sie ist, oder sei und so ist es. Jetzt kommt der achte Punkt. Iman an Qadar. Und hier muss man eine Sache erwähnen. Was ist der Unterschied zwischen Qadar und Qadar? Wenn zum Beispiel das Wort Qadar in einem Satz alleine steht, dann beinhaltet es beide Bedeutungen. Wenn das Wort Qadar alleine in einem Satz steht, beinhaltet es Qadar und Qadar. Genauso wie beim Qadar, wenn das alleine steht in einem Satz, dann beinhaltet es auch Qadar und Qadar, dieselbe Bedeutung. Wie bei Islam, Iman und so weiter. Weil Jibril a.s. fragte den Gesandten a.s., berichte mir von Iman, Ihsan und Islam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte dann, Islam ist 5 Säulen, Iman ist 6 Glaubensinhalte. Er hat sie eine getrennt, aber wenn man Islam in einem Satz erwähnt, dann macht man den kompletten Islam. Und wenn man Qada und Qadar dreht, zusammen in einem Satz erwähnt, dann beinhalten sie verschiedene Bedeutungen. Dann beinhalten sie verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel Qadar ist dann das, wo der Mensch keinen Einfluss daran hat. Zum Beispiel sein Todeszeitpunkt. Ob man Muslim ist, ob man Kafir ist, hat keinen Einfluss auf den Todeszeitpunkt. Auf die Himmelsfarbe oder so. Der Himmel ist blau, ob du Kafir bist oder nicht. Aber bei Qadar, das ist das Schicksal, wo man beschränkt Einfluss hat. Zum Beispiel, dass man nachts, anstatt dass man eine Sünde begeht und Alkohol trinkt oder so, dass man betet oder so. Das ist diese Art von Schicksal, wo man Zugriff hat. Aber auch nur beschränkt. Weil alles, was der Mensch tut, Allah hat es gemäß seinem Wissen geschrieben und mit seiner Erlaubnis. Das heißt, man kann sich niemals aus diesem Rahmen rausbewegen. Okay? Also bei Qadar, jemand kann sozusagen entscheiden, ob er Muslim ist oder Kafir ist. Aber wenn man Kafir ist, Allah wusste, dass man Kafir ist. Oder dass man Muslim ist. Und Allah hat es auch erlaubt. Auch nicht unbedingt, wenn jemand Kafir ist, dann nicht mit seiner Zufriedenheit, aber mit seiner Erlaubnis. Man muss diese Dinge unterscheiden, ja. Sura 39, Vers 7. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er mit dem Kufr seiner Diener nicht zufrieden ist. Er ist mit dem Kufr seiner Diener nicht zufrieden, aber er gestattet diesen Kufr. Er ist dann nicht zufrieden, aber er gestattet ihn, weil der Mensch es selber haben wollte. Und Allah ist nicht ungerecht. Okay? Derjenige, der Rechtleitung haben will, Allah gibt sie ihm. Derjenige, der den Kufr haben will, Allah gibt sie ihm. Der nächste Punkt. Sura 79, Vers 42 bis 44. Wo Allah sagt, sie fragen dich nach der Stunde, wann sie ist. Das heißt, die Stunde existiert. Und man muss daran glauben. Und Sura 47, Vers 18. Erwarten sie denn etwas anderes, als dass die Stunde plötzlich über sie kommt? So sind ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. Und einige der Zeichen sind zum Beispiel, Sklaven gebärt ihren Herren, Barfüßige werden sich beim Bauen von Gebäuden übertreffen und so weiter. Wir kommen zum nächsten Punkt. Also bei diesem Unterricht sind es 14 Punkte. Also wir sind fast am Ende. Iman an wieder auf Erstehung. Sura 64, Vers 7. Die Kuffar meinen, sie werden nicht wieder auferstehen. Bei Allah, sie werden wieder auferstehen. Jetzt kommen wir zum 11. Punkt. Also wieder auferstehen nach dem ersten Tod. Jeder, der einmal gestorben wird, wird wieder auferstehen. Sura 4, Vers 87. Er wird euch Yawm al-Qiyama versammeln, ohne Zweifel. Der 12. Punkt. Iman an die Abrechnung. Sura 69, Vers 19 bis 20. Also, wer sein Buch in die rechte Hand bekommt, das heißt, man wird für seine guten Taten als Muslim belohnt und für seine schlechten Taten entweder bestraft oder vergeben. Aber mit jedem wird abgerechnet. Und 13. Punkt. Iman ans oder an die Iman an die Hölle oder an das Höllenfeuer gehört ja dazu. Sura 79, Vers 37 bis 39. Derjenige, der seine Grenzen überschritten hat, dessen Heimat wird das Feuer sein. Der 14. und letzte Punkt. Iman an das Paradies oder Jannah. Jahannam und Jannah haben natürlich mehrere Namen, aber das ist so das Bekannte. Sura 79, Vers 40 bis 41. Und derjenige, der Allah gefürchtet hat, seine Heimat ist oder wird sein Jannah. نعم والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك